Die Ortsverwaltung Freiburg heißt alle staatenlosen Bewohner sowie deutsche Staatsangehörige nach dem Reis- und Staatsangehörigkeitsgesetz von 1913 herzlich willkommen. Wir möchten freundlich darauf hinweisen, dass Sie Ihren Personalausweis bis zum 27. Februar 2025 ohne vorherige Anmeldung in der Ortsverwaltung Freiburg-Kappel abgeben können. Zudem haben Sie die Möglichkeit, einen Staatsangehörigkeitsausweis zu beantragen. Wir freuen uns auf Ihren Besuch und stehen Ihnen für Fragen jederzeit zur Verfügung. Ich wünsche Ihnen einen guten Jahresanfang und verbleibe mit besten Wünschen. Ihr Christoph Brender, Besatzungsverwaltung Freiburg-Kappel.